Was bereits gestern in Düsseldorf gerüchteweise als Versuch zur Entschärfung des nicht nur innerparteilichen Streits um das neue FDP-Mitglied Karsli die Runde machte, trat heute ein. Der von den Grünen gekommene Landtagsabgeordnete bleibt in der FDP-Fraktion, verzichtet aber auf die Parteimitgliedschaft. Das gab der Landesvorsitzende Möllermann heute bekannt, der selber in die Kritik geraten war. Und gleichzeitig bemühte sich der FDP-Bundesvorsitzende Westerwelle, den Versuch der Schadensbegrenzung als freidemokratischen Befreiungsschlag und Führungsstärke zu deuten. Die Geschehnisse fasst Volker Wagener zusammen. Eine koordinierte, gesichtswahrende Aktion war das. Mit nur halbstündigem Abstand präsentierten Jürgen Möllermann und Guido Westerwelle die einzig praktikable Minimallösung eines Streits, der innerhalb und außerhalb der FDP zu schärfsten Tönen in der Wortwahl geführt hatte. Nur wenig ist mit dem heutigen Tag klarer. Dazu gehört die Personalie Jamal Karsli, die nun zwar nicht zu den Akten gelegt, aber immerhin zwischengelagert werden kann, wenn auch mit dem Etikett auf Wiedervorlage. Jürgen Möllermann mit dem entscheidenden Satz aus Karslis Brief an ihn. Hiermit ziehe ich meinen Antrag zur Aufnahme in die FDP zurück. Meine Mitarbeit in Ihrer Fraktion werde ich, wie mit Ihnen besprochen, als parteiloser Abgeordneter engagiert fortsetzen. Mit freundlichen Grüßen, Ihr Jamal Karsli. Karsli wolle mit seinem Schritt verhindern, zitierte Möllermann aus dem Brief weiter, dass die politischen Gegner in großer Selbstgerechtigkeit und voller Scheinheiligkeit über ihn, Möllermann, herfielen. Stil und Argumentation des Briefes hatten deutlich mehr Ähnlichkeit mit dem Sprachduktus des nordrhein-westfälischen FDP-Landeschefs, denn mit dem beinahe Parteimitglied Karsli. So richtig widersprochen hatte er dem Einwurf, er habe wohl Karsli die Hand geführt, nicht. Der gebürtige Syrer mit deutschem Pass nimmt nun einen Sonderstatus innerhalb der FDP-Landtagsfraktion ein. Obwohl ohne Parteibuch bleibt er Mitarbeiter der Fraktion. Er genießt nach seinen umstrittenen Äußerungen eine quasi Bewährungsphase, an deren Ende er erneut um Aufnahme bei den Liberalen ersuchen könnte. Solche Optionen trieben Guido Westerwelle zu gleicher Stunde in Berlin nicht um. Er gab heute das Stück »Ein Mann, ein Wort«. Kein Wunder, es ging bei allem auch um seine Autorität. Ich habe von Anfang an kenntlich gemacht, dass ich diese Äußerungen in keiner Weise akzeptabel finde. Vor einer Woche wollte Herr Karsli gegen meinen Willen FDP-Mitglied durch den Recklinghausener Kreisverband werden. Eine Woche später ist Herr Karsli nicht mehr Mitglied der Freien Demokraten. Andere reden, ich handle. Westerwelle steht unmittelbar vor einer politischen Israelreise. Ein Zuwarten war nicht in seinem Interesse. Seine Worte waren deshalb nach innen und nach außen adressiert. 10 Jahre lang konnte Herr Karsli seine Äußerungen als grünen Abgeordneter machen. In der FDP blieb er nicht eine Woche. Und das ist ein entscheidender Punkt. Und das zeigt auch, dass die FDP genau weiß, wo ihr innerer Kompass ist. Bleibt die Möllermann-Friedmann-Fehde. Die scheint erst am Anfang zu stehen, denn der stellvertretende Bundesvorsitzende gab seinem Kritiker in gleicher Funktion beim Zentralrat der Juden, Michel Friedmann, heute erneut heftig Kontra. Herr Michael Friedmann hat mich seit geraumer Zeit offen und versteckt des Antisemitismus bezichtigt. Das weise ich als beleidigende Unverschämtheit zurück. Das muss Herr Friedmann vom Tisch nehmen. Dem Projekt 18-Strategen widerfährt mitten im Sturm auch sehr viel Solidarität. Möllermann will in den letzten Wochen rund 11.000 Briefe, Mails und Faxe erhalten haben. Weit überwiegend mit zustimmender Unterstützung. Er wisse viele Menschen hinter sich, sagte er. Ich höre es von vielen, vielen Leuten, von vielen. Und zwar noch einmal von vielen aus der Mitte unserer Bevölkerung. Auch der Einwand, er fische mit seiner Israel-Kritik nach Wählern im Trüben, konterte er mit einer Gegenattacke. Es scheinen einige bei unserer politischen Konkurrenz die Hosen so voll zu haben, dass sie überall Braunes sehen. Besonders heftig ging er auch die Bündnisgrünen an. Joschka Fischer stehe Seite an Seite mit Ariel Sharon, sagte er. Das sei eine einzige Heuchelei. Kurz, Möllermanns Auslassungen waren von der Art, dass die Antisemitismusdebatte in Deutschland eher am Anfang, denn am Ende stehen dürfte. Schon morgen will sich das FDP-Bundespräsidium zur Sache äußern. Volker Wagener aus Düsseldorf. Nächstes Thema, der Besuch des amerikanischen Präsidenten in Berlin. Es sind noch gut 2 Stunden bis zur geplanten Landung von George Bush auf dem Flughafen Tegel. Wie bereits am Vortag soll auch heute wieder gegen die Politik der USA protestiert und demonstriert werden. Vor Ort, das heißt im Übertragungswagen vor dem Roten Rathaus, ist der Kollege Dieter Nürnberger. Herr Nürnberger, bis zum Nachmittag, so konnte man hören und lesen, waren die Verhältnisse in der Stadt fast normal. Inzwischen sicherheitspolitischer Ausnahmezustand, kann man das so sagen? Das kann man wohl so sagen, weil natürlich die polizeilichen Absperrungen enorm sind, ein massives Polizeiaufgebot. Aber Sie haben recht, was bisher hier am Nachmittag passiert ist, das ist durchaus friedlich. Das hatte fast ein Happening-Charakter. Und auch die Demonstration, die jetzt für 18 Uhr angekündigt war, die ja bis ungefähr 23 Uhr dauern soll, die hat noch gar nicht begonnen. Und im Moment sind es auch noch nicht so viele Teilnehmer. 2.000 bis 3.000, sagte mir eben ein Polizist. 15.000 haben eben die Veranstalter auf einer Bühne hier gesagt. Veranstalter ist die Achse des Friedens. Das ist ein Sammelbecken verschiedener Friedens- und Umweltorganisationen. Und im Moment kann man auch sagen, dass es den ganzen Nachmittag über so war. Man sonnte sich, man schleckte Eis. Eher eine Art linksalternatives Straßenfest. Also auch wenn man natürlich verbal so einiges heute vom Leder zog hier. Und das Böse oder der Böse ist natürlich längst ausgemacht. Und ich würde auch sagen, dass die eher verhaltenen, vielfältigen Töne der großen Demonstration von gestern heute eigentlich der Vergangenheit angehören. Jung und alt sind sich da eher ziemlich einig. Man ist hier zusammengekommen, um recht wenig zu differenzieren. Der hohe Staatsgast, der am Abend in Berlin ja landet, der ist eben der Buhmann für viele hier. Und alte Feindbilder werden dann auch ganz schnell hervorgeholt. Statements der Demonstranten. Wie soll ich sagen, der Vertreter des Kapitals, der unbedingt dazu beitragen will, die Welt zu beherrschen als Weltpolizist Amerika. Und insofern habe ich da was dagegen. Ich habe was gegen Weltpolizisten. Und das, was im Namen Amerikas geschieht, siehe hier Jugoslawien, siehe Afghanistan. Erst hat man den Taliban hochgezogen und dann hat man ihn bekämpft. Also die wollen Krieg. Wir wollen nicht, dass unsere Söhne oder auch jetzt Töchter auf den Kriegsfeldern der Reichen sterben müssen. Dieser ganze Protesttag heute sollte ja eigentlich auch ein Tag voller fantasievoller Aktionen werden. Aber auch da meldet die Polizei zumindest im Moment noch Fehlanzeige. Ein paar wenige hätten versucht, sich beispielsweise in der Innenstadt auf Straßenbahngleis oder Ähnliches zu setzen. Aber auch das kein Problem für die Ordnungshüter im Moment. Auch keine Festnahmen gab es bisher. Die Kundgebung hat ja nun schon begonnen, die Demonstration noch nicht. Und natürlich fragt man sich auch, ist das alles nun pure Amerika-feindliche Aktionen oder ist das eben nur Kritik an der derzeitigen Regierung Bush? Und diese Frage wurde natürlich hier auch dauernd diskutiert. Protest sei notwendig, sagt da beispielsweise eine Terroristin aus Hannover. Muss sein, ne? Dieser Größenwahn und dieser Glaube, sie sind die besten Menschen auf der Welt. Und das stimmt nicht mit dem überein, wie er handelt. Und irgendwie sage ich, also es muss ein Ventil für die ganzen, für das Volk da sein, dass sie protestieren müssen. Und ich finde es also sehr aufregend hier. Ich finde es auch gut, wie protestiert wird. Ich gehe also auch an die einzelnen Stände und schaue mir die Programme an. Und nur darf es eben nicht zum Gewalt kommen, ne? Aber das muss sein. So, und jetzt warten wir natürlich in Berlin vielleicht die Dämmerung ab. Das ist ja immer ein sehr kritischer Zeitpunkt hier in der Hauptstadt und damit zurück nach Köln. Tja, Eindrücke gesammelt vom Kollegen Dieter Nürnberger. Was thematisch im Mittelpunkt des kurzen Besuchs von Präsident Bush stehen soll, das hatte die amerikanische Seite ja im Vorfeld wissen lassen und Sicherheitsberaterin Rice per Interview auch schon flockmäßig eingeschlagen mit Erwartungen, dass Deutschland im Kampf gegen das Regime von Saddam Hussein Beiträge leisten sollte. Die bestimmten heute genauso die Diskussion wie die Frage nach der transatlantischen Belastbarkeit. Matthias Thiel mit der politischen Begleitmusik zum Bush-Besuch. Auch kurz vor der Landung von George Bush auf dem Berliner Flughafen Tegel wird weiter um die Demonstrationen gestritten. Bundeskanzler Gerhard Schröder stellte klar, der amerikanische Präsident ist in Deutschland hochwillkommen. Er kommt als Freund Deutschlands und Freund Europas, wie er es selber gesagt hat. Schröders Mahnung, die Proteste müssen gewaltlos bleiben. Die Freiheit zu friedlichen Demonstrationen sei ein hohes Gut der Demokratie. Schröder unterstrich in diesem Zusammenhang auch, dass nicht zuletzt die Amerikaner es gewesen sind, die in kritischen Zeiten in Berlin da waren, um auch für diese Rechte einzustehen. Denn im anderen Teil hat es sie nicht gegeben, wie wir wissen. Und das sollten auch diejenigen bedenken, die das Recht, was ihre Möglichkeit ist, friedlich nutzen. Denn es ist garantiert nur auf friedliche Weise. Auf andere, ich denke, da sind wir miteinander einig, auf gar keinen Fall. Äußerst scharf kritisierte FDP-Chef Guido Westerwelle die Demonstrationen in Berlin. Es ist ein Akt der politischen Schizophrenie. Wenn diejenigen, die gleichzeitig Regierungsverantwortung tragen und den amerikanischen Präsidenten nach Deutschland einladen, gegen ihn zur selben Stunde demonstrieren. Die Grünen veranstalten mit der PDS einen Überbietungswettbewerb. Wer ist der größere Anti-Amerikaner? weil sie sich davon Wählerstimmen von Radikalen versprechen. Die Amerikaner sind unsere Verbündeten. Sie verdienen unsere Freundschaft, auch und ausdrücklich, wenn wir gelegentlich unterschiedlicher Auffassung sind. Unterdessen haben mehrere Abgeordnete der PDS und von den Bündnisgrünen angekündigt, morgen der Bush-Rede im Deutschen Bundestag fernbleiben zu wollen. Spektakuläre Aktionen soll es im Parlament aber nicht geben, so der PDS-Fraktionsvorsitzende Roland Claus. Seine Meinung will er allerdings beim anschließenden Gespräch mit Bush äußern, vorausgesetzt, alle Parteien kommen zu Wort. Es muss möglich sein, auch in einer solidarischen Beziehung, wirklich sich kritisch zu äußern. Und diese Politik, die die amerikanische Regierung betreibt, verdient Kritik. Deutliche Worte zur aktuellen Terrorbedrohung kündigte der amerikanische Präsident für seine Grundsatzrede morgen im Bundestag an. Dabei wird es wahrscheinlich auch um ein militärisches Vorgehen gegen den Irak gehen. Eine Entscheidung dazu ist noch nicht notwendig, heißt es in der Bundesregierung. Die Bündnisgrünen betonen dagegen ihre grundsätzliche Ablehnung. Wie der Fraktionsvorsitzende Retzo Schlauch sagt Parteichefin Claudia Roth. Für uns heißt kritische Solidarität eine Beteiligung an einer militärischen Intervention im Irak abzulehnen, weil wir glauben, dass eine solche mögliche militärische Intervention völlig kontraproduktiv ist, die Antiterrorkoalition auseinanderbrechen lassen würde. Ähnlich SPD-Fraktionschef Peter Struck. Militäraktionen im Irak seien so lange nicht gerechtfertigt, wie nicht feststehe, dass Saddam Hussein Terroristen unterstützt. Man muss darüber reden, wenn es soweit wäre und dann auch nur unter bestimmten Bedingungen. Ohne einen UN-Sicherheitsratsbeschluss wird Deutschland sich nicht an Maßnahmen gegen den Irak beteiligen. CDU, CSU wollen sich einem Einsatz gegen den Irak als letztes Mittel nicht entziehen. Der stellvertretende Unionsfraktionsvorsitzende Wolfgang Bosbach kann sich vorstellen, dass die Bundeswehr mit militärischem Gerät die USA unterstützt, wenn es entsprechende Anforderungen geben sollte. Fast gleichlautend CSU-Landesgruppenchef Michael Gloß. Eine politische Lösung wäre natürlich die bessere, sagte er. Aber wenn interveniert werden muss, bleiben wir an der Seite der Amerikaner. SPD und Grünen warf Gloß vor, sie trügen Mitschuld daran, dass es in Deutschland immer noch ein gespaltenes Verhältnis zu den USA gäbe. In Teilen der beiden Parteien werde immer noch das alte Feindbild gepflegt. Es mag ja mit dem Vorwurf zusammenhängen, die Führung in Washington habe im Sommer letzten Jahres die Hinweise auf mögliche islamische Extremisten und Flugzeugentführungen nicht ernst genug genommen, dass nun kein Tag ohne Warnung oder Hinweis auf die Gefahr eines neuerlichen Anschlags in den USA vergeht. Das gilt offenbar auch für Großbritannien, das mit den USA im Kampf gegen den Terror ja eng verbündet ist und mit Blick auf das Gefahrenpotenzial in Pakistan jetzt gehandelt hat. Dazu Carsten Schmiester. Schon lange hat die Blair-Regierung Angst um die in Pakistan lebenden Briten, seit der Premierminister dem amerikanischen Präsidenten Bush volle Unterstützung seines Landes im Kampf gegen die Taliban und die Al-Qaida-Terroristen zugesagt hat. Jetzt zieht London die Konsequenz aus der offenbar deutlich gewachsenen Bedrohung. Knapp 2 Monate nach den USA ruft auch Großbritannien die meisten Diplomaten und deren Familien aus Pakistan zurück. Nur wenige bleiben noch für konsularische Aufgaben im Land. Wir werden unsere diplomatische Vertretung reduzieren, so Außenminister Jack Straw heute. Und wir fordern alle übrigen Briten auf, das Land zu verlassen. To reduce our diplomatic representation in Pakistan and to advise British nationals to consider leaving the country. We are advising against all but essential travel to Pakistan. Dazu warnte Straw vor allen nicht zwingend notwendigen Reisen nach Pakistan. Seit Jahresbeginn hat es dort 3 Anschläge auf westliche Ausländer gegeben. Den Mord am US-Journalisten Daniel Pearl, den Überfall auf eine Kirche in Islamabad, bei dem die Frau eines amerikanischen Diplomaten und deren Tochter ums Leben gekommen sind, und zuletzt vor 2 Wochen eine Autobombe in Karachi, die 14 Menschen tötete, darunter 11 Franzosen. In London kursieren Gerüchte, nach denen Al-Qaida jetzt ähnliche Attentate auf britische Einrichtungen plant, was der Außenminister allerdings nicht bestätigte. Er vermied es, die Drohungen im Detail zu erläutern. Worum es geht, so Straw, haben wir ja leider schon gesehen. The threats, they arise from what we already know, and sadly we've already seen, which have resulted in the deaths and injuries of a number of Western citizens working or living in Pakistan. Bürger westlicher Staaten, die in Pakistan gelebt und gearbeitet haben, sind verletzt und getötet worden. Straw betonte, dass der Entschluss, knapp 200 Botschaftsangehörige abzuziehen, vor allem aufgrund der Sicherheitslage innerhalb Pakistans getroffen worden ist. I've taken these decisions in the light of the security situation and threat inside Pakistan, and it's not directly related to the security and military situation between Pakistan and Indian Kashmir. Es gibt, so der Außenminister, keinen direkten Zusammenhang zur militärischen Lage in Kashmir. wo sich pakistanische und indische Soldaten zurzeit sporadische Gefechte liefern, schnell aber in einen erneuten Krieg geraten können. Entsprechende Drohungen hat es erst heute von indischer Seite wieder gegeben. Straw selbst reist in der kommenden Woche in die Region, um in Neu-Delhi und in Islamabad für eine friedliche Lösung des jahrzehntealten Kaschmir-Konfliktes zu werben. Kein direkter Bezug zur Kaschmir-Frage und dem Kaschmir-Konflikt also, aber es dokumentiert doch die explosive Lage in der Region. Und für eine Entspannung da gibt es im Augenblick keine Anzeichen. Indiens Regierungschef hat heute mit einer Rede eher sogar zur Verschärfung beigetragen. Klaus Belde berichtet. Das Kriegsgeschrei in Indien ist heute noch um eine Tonlage schriller geworden. In Pakistan wächst derweil die Besorgnis, dass es der größere Nachbar doch ernst meinen könnte. Bei einem Truppenbesuch in Kaschmir rief Indiens Premierminister Atal Bihari Vajpayee die Streitkräfte dazu auf, eine Entscheidungsschlacht zu wagen. Das Land müsse bereit sein, Opfer zu bringen, sagte er unter dem Beifall hunderter Soldaten nahe der Waffenstillstandslinie im Norden der Himalaya-Region. Der im Hubschrauber eingeschwebte Premier wörtlich: Meine Ankunft hier zeigt etwas, egal ob unser Nachbar oder die internationale Gemeinschaft dies anerkennt. Die Geschichte wird festhalten, dass wir ein neues Kapitel unserer Siege schreiben werden. Die Welt versteht, dass uns Unrecht getan wurde, aber sie gibt es nicht zu. Deshalb müssen wir uns verteidigen und dazu sind wir bereit. Die Regierung in Neu-Delhi wirft Pakistan vor, einen Stellvertreterkrieg in Kaschmir zu führen. Das Nachbarland unterstütze islamische Extremisten, die als Untergrundkämpfer in den indischen Teil der Himalaya-Region einsickerten. Mit der Verlegung zusätzlicher Kriegsschiffe in das Seegebiet vor Pakistans Küste und Militärmanövern entlang der Grenze demonstrierte Indien zusätzlich, dass es für einen bewaffneten Konflikt gerüstet ist. Pakistans Militärmachthaber Pervez Musharraf sagte heute, sein Land sei auf einen Krieg mit Indien vorbereitet, werde aber weiter für den Frieden arbeiten. Kurz zuvor hatte die pakistanische Führung versichert, dass es keiner Organisation im Lande erlaubt sei, im Namen Kaschmirs Terror auszuüben. Den legitimen Kampf des Volkes von Jammu und Kaschmir für sein Recht auf Selbstbestimmung werde Pakistan jedoch weiter unterstützen. Der indischen Regierung dürften diese Versicherungen nicht ausreichen. Sie zeigen aber, dass der von Indien und offenbar auch von den USA aufgebaute Druck zu wirken beginnt. In Kaschmir wurde am Nachmittag der gemäßigte Separatistenführer Abdul Ghani Lone beigesetzt. Mehrere tausend Menschen begleiteten den mit einem grünen Tuch bedeckten Sarg. Lone war gestern von zwei Unbekannten bei einer Kundgebung in der Stadt Srinagar erschossen worden. Sein Grabmal liegt nur wenige Schritte von dem Ort entfernt, wo er gestern tödlich getroffen zusammenbrach. Die Menge skandierte Parolen, in denen die Unabhängigkeit Kaschmirs gefordert wurde. Einige Demonstranten riefen auch pro-pakistanische Slogans. Omar Farooq, ein anderer gemäßigter Führer des Hurriyat-Bündnisses, dem auch Lone angehört hatte, zeigte sich bestürzt über das Attentat.